Tarragona, das ist das Schönste in Barcelona. Da trinkt und küsst man unter blühenden Kastanien. So heiße Liebe gibt es nur bei uns in Spanien. Bei rote Lippen und ein roter Tarragona. Und du bist glücklich mit deiner Donna. Denn wenn ein Mädchen dich küsst in Barcelona, schenkt sie auf Erden dir das Himmelreich. Ich küsse in Barcelona, schenk sie auf Erden dir das Himmelreich.